Die Reise führte mich in eine fremde, ferne Welt. Ich hatte nichts zu verlieren, nicht Frau, nicht Ruhm, nicht Geld. Mein altes Ich lag hinter mir, Abschied fiel mir nicht schwer. Wie Sven Hedin, die Segel gesetzt für Ruhm und Fair. Unsterblichkeit und Tapferkeit, mein Schicksal schien schier ungewiss. Vielleicht war ich dem Tode geweiht, doch wurde die Fahne gehisst. Die Haare vom Wind durchweht, die Haut von der Sonne entstellt. Den Samen des Urteils gesät, was das Schicksal für mich gefällt. Zünden, fressen uns die Laute der Zikaden. Der Rückenwind ließ die stolze Korbe weite tragen. Am Horizont nahm ich den Strand, so weiß und so rein. Spuren im Sand, so weich wie Butter, so heiß wie Gestein. Ich durchstreifte das Eiland bis zu der schroffen Klippe. Von ferne her vernahm ich Gesang und seh den Salzgeschmack auf der Lippe an Fischerbooten vorbei. Im Dorfe eine Prozession, die dumpfen Glocken dabei, fanatische Obsession. Die Priester machten sich frei zu weißem Reich der Passion. In der Menge ein Jungfrau, stolzen Hauptes vorankoren, um ihre Stirn ein Blumenzaun, ein Templer kreuzt daran. Sie trug eine weiße Spitze, so rein wie das Wolkenmeer, verbeult von Südens Hitze. Die Haare gleich dem schwarzen Meer, unbehagen und kamen. Hier ist ein Unheilort, ein Schritt zurück. Ich will nur fort, nur fort, nur fort. Vor mir lag eine kurze Nacht, umringt von schweren Gedanken. Die alten Träume hätten wie wach von dem Sonnenstrahl verlacht. Ich schritt durch des stattlichen Kirchenschwelle bis zum Altar genau zu einer Stelle. Über Fatimas Bild, gleich wie heißer Blut, aufgebahrt, die feine Spitze getränkt mit geronnenem Blut. Über die Entweihung wandelte mein Blick, über dem Altar hing es wie ein Kruzifix. Gleich eines heidnischen, blutbefleckten Opferlands, die Luft verpestet, von Weihrauch gestank. Auf dem Fußboden ein gestürztes Pentagramm. Von draußen aus der Nacht vernahm ich gespenstischen Gesang. Vom Ferne her sei ich lieb, so tippe ihm auf es lieb. Fackelschein an dem Tonleib, eine Kolonne der Massen, wie ein Schlammer dort am Deich. Dürfe nur verwaiste Gassen, wollte nicht passen, was geschah. Sah ich an das Szenario, ist es Traum oder ist es wahr? Der Priester befahl Audatio, sie waren geschaut. Oh, mein Opferstein, ein nacktes Mädchen im roten Fackelschein. Das Opferkleid wurde um ihren Leib gehüllt, mit Gewalt fixiert. Die guten Träger ballen die Faust, der furchtbare Priester noch etwas auf Lateinisch brüllt. Mit grober Tüchtigkeit das Opferschwert herniedersaust, mit einem